diese Rede vollendet hatte, sprach er zu seinen Jüngern: Ihr wisset, dass nachts wehen Tagen Osten wird und des Menschen Sohn wird über